Kautoko Diplom Podcast Nummer 7 vom 21. September 2005. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ich habe euch in meiner Doppelfolge über mein Studium ja schon erzählt, dass ein ganz zentraler Punkt von Mediasystemdesign die Teamarbeit ist. Ich kann fast nichts bei Mediasystemdesign machen, ohne irgendwie im Team zu arbeiten. Und mir kommt das voll entgegen, weil ich bin ein totaler Teamplayer. Mir fällt es echt schwer, irgendwie alleine über ein bestimmtes kreatives Level hinauszukommen. Was ich total liebe, ist das so ein kreatives Ping-Pong. Das ist, wenn man im Team zusammensitzt und einer formuliert eine Idee, der andere nimmt das auf und spinnt diese Idee weiter. Denkt darüber nach, denkt neue Aspekte rein und erzählt das dann wieder weiter. Und der andere nimmt das wieder auf und entwickelt das weiter. Und so kann man durch kreatives Ping-Pong Ideen auf ein Level bringen, wo man alleine nie hingekommen wäre. Und das ist für mich voll wichtig, bei allem, was ich entwickle, so ein Gegenüber zu haben. Bei den ganzen Projekten, die ich im Mediasystemdesign gemacht habe, war das ein ganz wichtiger Faktor, weil wir einfach da überall auf ein Level gekommen sind, wo wir alleine nicht hingekommen wären. Und mir liegt es voll. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist das bei der Diplomarbeit, die ich allein bearbeite, gerade ein Problem für mich. Also mir fehlt gerade extrem ein Gegenüber, der in der Materie drinsteckt und dem ich meine Ideen erklären kann, ja, mit dem ich mich austauschen kann und der Sachen zurückreflektiert. Der mir sagt, hey, das ist cool, aber könnte man nicht noch hier? Oder wie wäre es denn, wenn das so und so wäre? Das ist gerade echt so ein Ding, wo ich merke, so, ich habe so meine Grundideen, aber ich kriege sie nicht weitergesponnen. Und da bin ich gerade echt am Überlegen, wie ich diese Problematik angehe. Das war auch ein Grund, warum ich meinen Wochenplan, wie ich gestern erzählt habe, ein bisschen umgebaut habe, weil ich nicht super schnell im Austausch mit anderen Ideen entwickeln kann, sondern weil ich mit auf die Ideen selbst kommen muss in meinem Kopf. Und dafür braucht es leider ein bisschen länger. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast mache, weil ich hoffe, dass ich dadurch mit Leuten in Kontakt komme, die die Thematik interessiert, die sich für Social Software und Wissensmanagement interessieren und die sich interessieren, wie man interne Kommunikation in einem Unternehmen oder in einer Forschungsabteilung verbessern kann. Oder die zumindest ein Interesse oder ein Hintergrundwissen in der ganzen Thematik haben. Weil ich mich echt gerne mit Leuten über dieses ganze Thema unterhalten würde und denken und mitbekommen würde, was sie dazu denken, in welche Richtung es gehen kann, welche Methoden und welche Ideen überhaupt Sinn machen und welche in der Praxis einfach nicht funktionieren. Ja, also, wenn du so jemand bist oder wenn du einfach Lust hast, dich mit mir über mein Diplom auszutauschen, dann melde dich einfach bei mir. Das wäre super cool. Was ich schon merke, was auch ein ganz wichtiger Grund ist, warum ich diesen Podcast mache, ist, dass ich dadurch, dass ich euch Sachen erzähle, persönlich schon weiterkomme. Also es ist ja so dieses Typische, wenn man Sachen einfach mal formuliert, dann werden sie auch im Kopf viel klarer. Man kann dann weiterdenken. Und so ist mein Podcast in gewisser Weise ein Selbsthilfemittel, wenn man das so sagen kann. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich, glaube ich, heute schon durch das, was ich hier sage, voll die tiefen Erkenntnisse gewonnen habe oder so. Aber ich denke, in Zukunft, gerade wenn ich auch mehr auf spezielle Themen eingehen werde, dann können wir mal weiter gucken. Im Moment versuche ich euch einen Einstieg zu geben in das, was ich gerade mache, mit was ich mich so beschäftige, auch in die eher praktischen Sachen. Aber ich denke, dass ich in Zukunft auch vor allem über inhaltliche Sachen reden werde, über Sachen, die ich gelesen habe oder Ideen, die mir gekommen sind. Und ja, hey, vielleicht reicht es schon, einfach nur drüber zu reden. Hoffe ich zumindest, weil bisher ist noch nicht so viel Feedback da. Aber ich bin gespannt, wo sich das alles hinentwickelt. Okay, ich glaube, das war's soweit für heute. Bisschen früher fertig als sonst. Wie gesagt, wenn du Lust hast, mit mir über mein Diplom zu philosophieren, dann schreib mir eine E-Mail an johannes.kleske@gmail.com. Du kannst mich auch per Skype anrufen. Entschuldigung, du kannst mich auch per Skype anrufen. J. Kleske ist mein Skype-Name. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid und das hört. Bis morgen.